Ich hab zu heute auf Bordein keine Zukunft oder Negaszene. NSS hat weiße Gene, Rapper ist autogenes Training. Gangster-Rapper, scheiße reden, Zeit, dass sie mal leiser werden. Suicide wird zu erwägen, Laken auf die Gleise legen. Let's go, ich Roller Cocker bring, ich fick den Drohner Rocker bring, ist tot genauso wie das Splash und Hip-Hop auf den Sauge bring. Weil ich ihm draufgeschlagen hab und mich nur an der Nabel hab, ich seh wie eure Flaute sind, ich riech Hip-Hop scheiße stink. Und ab zu 1000% kein Bezug zu eurer Boxy-Szene, wie anfangs bereits erwähnt, will euch beim Rap Moxie gehen. Ja, ihr seid peinlich wie Comic, Gewinner peinlich wie Diäten, bei den fettgefressten Frauen, Robert Atkins unterwegs. Magier, Entscheid, Magier, Quark, du Affenkopf, ich hab dagegen, kauf dir NSS, denn NSS ist überlegen. Blast die Speeds, bring Bewegung in die Bewegung und die Signo bring die Raps in deiner Box den Schützen fest. Halt besser deine Boxen fest, doch Peter Fox wenn gern wie ich, doch leider ist er kommerziell, ich sieht und auf sein Geld. Und seine Multikulti-Welt, wer hat den Überrap bestellt? Wer hat den Überrap bestellt? Jetzt sind wir hier in euer Moor, jetzt sind wir hier wie neugeboren, lebendig wie ein Fisch im Wasser, Wasserköpfe hab verloren. Euer Rap ist tot, der ist angepasst an BRD, die echte deutsche Welle kommt mit Socialist Downstairs. Ich freut euch alle, weil ihr angepasst und feige seid, ich konnte euch nie leiden, fickt euch das Systemschwein. Euer Rap ist tot, der ist angepasst an BRD, runter von der Bühne für uns Socialist Downstairs. Ihr seid schlechte Boxer, unterkraftet keine Rechtsausleger, euer Rap ist tot und NSS ist euer Totengräber. NSS hat weiße Gene, Rap ist autogenes Drehen. Ja, NSS ist C und Sehen, Hip-Hop-Gruppen, Schwul und Creme. Fähigkeiten eher wenig, TRL hat kein Seglisch. Ich scheiß auf Gangster-Rap, gebolzt ist es Mosch, wie das es sonst ist. Es ist so unauthentisch wie ein Neugeborenes mit Colt. Deutscher Rap kommt von NSS und nicht von einem Ghetto-Prinz. Sie ist eines großes Maul, aber ist der mit nichts dahin. Deutsche Kinder kaufen seine Bücher, weil nichts anderes gibt. Zeiten ändern sich und diesmal negativ für ihn. Germaniacs in einem Untergrund der Medien auf die Hunde schießt. Die Lunte brennt und ungesunder Lärm wird aus dem Land gefehlt. Attention Homo, wir scheißen auf Promo durchgezinkte Diss. Ist unser Rap ist Herkules, aka der Rapolix. Schießen Blitze, wir sind Megaman und Flair ist ein schlechter Witz. Pseudo-Ghetto-Kids, Flair ist wieder guter fetter Witz. Jetzt sind wir hier in euer Moor, jetzt sind wir hier wie neugeboren, lebendig wie ein Fisch im Wasser, Wasserköpfe hab verloren. Euer Rap ist tot, der ist angepasst an BRD, die echte deutsche Welle kommt mit Socialist Downstairs. Ich freut euch alle, weil ihr angepasst und feige seid, ich konnte euch nie leiden, fickt euch das Systemschwein. Euer Rap ist tot, der ist angepasst an BRD, runter von der Bühne für uns Socialist Downstairs. Ihr seid schlechte Boxer und verkraftet keine Rechtsausleger, euer Rap ist tot und NSS ist euer Totengräber. NSS hat weiße Gene, Rap ist autogenes Training. Euer Drecks, Legasthenisch, eure Jackson, alle ähnlich. Eure Reime, unbeweglich, eure Texte, BRD ähnlich. Mein Rap ist übertalentierte Wichser, überventilierte Kübelwagen. Wird mir übel, wenn ich Kübel überkastriere. Ich hab Connection zu Wüfern, nur dass ich Krüger schwirrt. Ist meine Einstellung zum Übermenschen, da sein wie Schirm. Die Nasen bei Krüger, Größe, Lügner, Fresse, du würdest dir in die alte Suppe wie ein Mittelloser der Bürger. Ich Screwdriver, Cover, Mr. Nato, Lover, fick dich, Shaggy, Fagge, du bist raus und ich bin undercover. Auf dem Weg in den Chart, fass ich heftig deiner Mama in einem Bassdruck auf Fachbosten, stehen mit Bananen. Ihr vakane Gesicht, ihr trägt ein Hardy und frisst Geschirr auf Water, Mellis, Chicken Wings und Garde, du Bitch. Eure Fassade, die bricht wie die Panade bei Fish James. Und Sahne ist ein Wort, das es bei uns nicht gibt. Ich halte Waage und Schwert und Waage, Waage, Punkt, Dosen. Ihr seid Versager und sterbt an LVG-Überdosen. Ich halte Waage und Schwert, nehm mein Mike und ich merk mir, wie justizialis, was dem armen Rap widerfährt. Ich halte Waage und Schwert, nehm mein Mike und ich merk mir, wie justizialis, was dem armen Rap widerfährt. Ich bin sein Rächer, ich bin sein Rächer.